Al-Jihad Mahdi ila Qiyam Saa. Denn Jihad wird es geben bis zum jüngsten Gericht. Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عاث القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما ومضى الخنوع بذلة حتى Takfir geben bedeutet, zu Ungläubigen erklären. Du sagst, du bist Kafir. Also du bist kein Muslim. Entweder man ist Kafir oder man ist Muslim. Und jeden zu Kafir erklären, der es verlässt. Der was verlässt? Tauhid, die Ibadah zu Allah, der Baraka Dala, einzig, alleine. Wer es verlässt, kein Muslim. Es gibt keine Philosophie. Wer Tauhid verlässt, wer Schirk macht, ist kein Muslim. Wer jemand anderen anbetet als Allah, der Baraka Dala, ist kein Muslim. Es gibt nichts Leichteres. Also, wenn man Koran liest und lernt und versteht, das Erste, was man verstehen wird, dass die Leute, die jemand anderen anbeten, sind keine Gläubigen, keine Muslime, die sind Kuffar. Das Erste, was man im Koran lernen kann, ist, dass wenn du nur Allah anbetest, der Baraka wa Ta'ala, und ihm keinen Schirk machst, dann kannst du ein Muslim sein. Alle anderen, die ihre Ibadah mit Schirk, also gemischt haben, keine Muslime. Das ist ganz einfach, Wallahi. Ja? So viele Eier, von Anfang bis Ende. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fünfmal am Tag müssen wir diese Sura nicht, also fünfmal am Tag, also Fajr zweimal. Jetzt muss man rechnen. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Die Menschen verstehen das nicht. Was bedeutet Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu. Iyyaka bedeutet nur dich. Allah Tabarak hat nicht gesagt, Na'buduke, wir beten dich an. Na'buduke bedeutet, wir beten dich an. Aber das könnte bedeuten, wir beten dich an, aber vielleicht auch jemand anderen, neben dich. Er hat gesagt, Iyyake, nur dich beten wir an. Wa Iyyake nasta'in, und nur von dir suchen wir also die Hilfe, die Kraft. Ja? Nur von dir, sonst von niemandem. Das ist Ibadah. Die erste Sura, von erster bis letzter Ayah ist Ibadah. Ya Makkah tubuthi al-ansama, fa duyufuki ahdawki wi'ama, wa riyaduki ahdat limadana, hubban bihudana yatasama, fattasamat liru'aki fatatun, wa amtana'at binadaki salama, abiqatun ya Makkah anti, Die alle Parteien werden untergehen. Es gibt nur eine Partei. Allahs Partei. Hizbullah. Ich meine nicht die Hizbullah. Das sind nicht, die heißen Hizbullah. Lat ist eine Gottheit gewesen in Mekka, die Muschikun angebetet haben. Das ist diese Hizbullah. Aber nicht Hizbullah. Hizbullah, Allahs Partei. Nicht diese Partei, diese Muschikun-Sekte von den Schiiten. Das sind Feinde von uns. Ha? Die von Libanon, das sind Feinde von Ahli Sunnah wal Jama'ah. Die größten Feinde von Ahli Sunnah wal Jama'ah. Nur dann noch gibt es zweite Partei. Welche? Hizbushaitan, das sind die. Aywa. Alle diese Sekten, diese Parteien haben mit Islam nichts zu tun. Kullu Hizbin bima ladayhim farihun. Jede Sekte, jede Partei ist froh mit dem, was sie bei sich hat. يا طهرا عانق أشرعتي ما ابتهجت مكة لولاه يا سفنا تبحر حاملة بشرى المستقبل وسناه بشرى المستقبل وسناه بشرى المستقبل وسناه يا مكة بث الأنساب. أصل الدين أصل ist Essas. Essas, Essas ist die Sache, auf die man etwas aufbaut. Also das Fundament. Hm? Fundament. Zum Beispiel, wenn du ein Haus baust, zuerst baust du einen starken Fundament in der Erde, weil wenn du ein Haus baust ohne Fundament, früher oder später wird es umkippen. Hm? Es wird also die Naturkatastrophen nicht aushalten können. Ja? Genauso die Religion. Wenn man eine Religion aufbaut, und man hat keinen Asl. Es gibt in Wirklichkeit keine Religion ohne Asl. Aber das war nur so ein Beispiel, dass wir es ungefähr erklären, also in der Sprache, was Asl bedeutet. Asl ist das, worauf man andere Sachen aufbaut. In diesem Sinne also das Fundament der Religion, des Glaubens. Ja? Sagt Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, Aslu dini wa qaidatuhu amran. Der Fundament der Religion, der Fundament des Glaubens, des Dienes, des Islams, sind zwei Sachen. Hm? Also zuerst erwähnt eine Qaida. Wisst ihr, was bedeutet Qaida? Regel. Oder? Regel. Ha? Eine Regel. Ich habe euch vielleicht voriges Mal erwähnt, die Ulema haben in jedem, also in jeder Sache im Islam, zum Beispiel in Tafsir, haben sie Regeln gestellt. In Aqida haben sie Regeln gemacht. In Fiqh haben sie bestimmte Regeln gemacht. Wozu sind diese Regeln gut? Ein normaler Mensch kann nicht ganze Koran lernen mit jedem. Also was bedeutet Koran lernen? Nicht nur auswendig lernen. Es gibt viele Leute, die können Koran auswendig, die können gut rezitieren, aber sie haben keine Ahnung vom Islam. Warum? Weil ihnen das, was sie gelernt haben vom Koran auswendig, nichts nützt, außer sie können es schön rezitieren oder er kann Imam sein. Aber dass du ihn fragst, was ist Hukm? Was ist der Rechtsspruch von dieser und dieser Sache? Er kann nicht sagen, ah ja, im Koran gibt es eine Aya, sie wurde wegen der und der Sache abgesandt. In Mekka, nicht in Medina. Das bedeutet, wenn eine andere Aya in Medina abgesandt wurde, gegensätzlich von dieser ersten Aya, ist sie, also, wie sagt man das, außer Kraft gesetzt, aufgehoben. Er kann das nicht, weil er kein Alim ist. Und die meisten Menschen, normal Muslime, können das nicht. Und die können auch nicht alle Hadithe. Zum Beispiel, ich sage zu dir jetzt, gib mir alle Hadithe, die sich die über die Talak sprechen. Also die Scheidung zwischen einem Mann und seiner Ehefrau. Die Scheidung. Gib mir alle Hadithe, die du gehört hast. Die du kannst. Nicht die du kannst, die es gibt. Das können nur die großen Ulema. Ja? Deswegen hat Ulema Kawaid gestellt. Regeln. Regeln zum Beispiel in Fiqh. Eine Regel in Fiqh zum Beispiel. La darara wa la dirar. Das ist wirklich ein Hadith. Wie sagt man das? Man schadet nicht. Man schadet nicht und man erträgt keinen Schaden. Also du schadest nicht dem anderen und du also erlaubst es nicht, dass man dir schadet. Also es gibt keinen Schaden in keinem Sinne. Das ist eine Regel. Ja? Jetzt nimmst du alles, was dir in der Zukunft passieren kann, jede also Situation, du schaust auf diese Regel. Kein Schaden. Ich füge keinen Schaden und mir wird auch kein Schaden zugefügt. Ja? Eine andere Regel zum Beispiel. Eine Qaida in Tafsir. Zum Beispiel. Eine Regel im Tafsir. Ihr wisst, was Tafsir ist? Die Erläuterung, ja? Die Erklärung von Koran. Also eine Qaida. Al-Amru. Al-Ibratu bi umumi lafzi, la bi khususi sababi. Der Sinn dieser Ayah ist in seinem Äußerlichen nicht im Grund, weswegen er ausgesprochen wurde. Wenn du zum Beispiel, du hörst jetzt eine Ayah, die wollen sich bei dem Tagut richten. Und Allah hat ihnen befohlen, dass sie Kufr in diesen Tagut machen. Was ist der Sinn in dieser Eier? Die Äußerlichkeit dieser Eier. Nicht der Grund, warum sie abgesandt wurde. Was ist der Grund? Der Grund ist, dass ein Munafik nicht das Gericht von Allah, von Rasul Salam wollte, sondern er ist zu Ka'b ibn Ashraf gegangen, zu einem Juden, zu einem Tagut. Ha? Wenn wir sagen würden, der Sinn dieser Eier liegt in dem Grund, warum Allah Tabarakatala diese Eier ausgesprochen hat, dann würden wir die ganze Scharia zerstören. Weil alle Ayat im Koran wurden aus irgendeinem Grund abgesandt. Wenn wir sagen würden, diese Eier ist deswegen, diese Eier, die Eier zum Beispiel, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Es gibt Menschen, die verkaufen sich selber, ihr Leben, ihr alles, nur damit sie Allah zufriedenstellen. Wenn du sagst, ach, diese Eier ist nicht wegen mir, die ist wegen As-Sahabi al-Jalil, ismuhu Abu Suhaib al-Rumi. Suhaib al-Rumi, was hat er gemacht? Als er Mekka verlassen wollte nach Medina, hat er sich auf einen Berg gestellt und die Muschrikun haben ihn umzingelt und gesagt, Leute, ihr wisst, wenn ich werfe, dann treffe ich sicher. Ich verfehle niemals. Und ihr wisst das. Was wollt ihr von mir? Die haben gesagt, sag uns, wo dein Gold ist. In Mekka hast du es versteckt, begraben. Du bist nach Mekka gekommen und bist in Mekka reich geworden. Wir lassen dich nicht, dass du Mekka verlässt, außer dass du all dein Gut bei uns lässt. Dann lassen wir dich gehen. Dann hat er gesagt, okay, wir machen einen Kompromiss. Ihr nehmt alles, was ich habe. Es ist dort versteckt, an dieser und dieser Stelle. Ja? Wenn ihr es findet, lässt ihr mich gehen. Die haben also, sie haben geschaut, haben das gefunden und haben ihn gehen lassen. Allah Ta'ala hat diese Eier wegen ihnen ausgesprochen. Es gibt Menschen, sie verkaufen sich selber, also ihr Leben und alles, nur damit sie Allah zufriedenstellen. Ja? Wenn einer in unserer Zeit so wird, er gibt alles für Allah. Dass man mit seinem Blut schreibt, Yahya al-Islam. Lebe Islam mit seinem Blut. Ja? Dann kannst du sagen, nein, diese Eier ist nicht wegen dem. Diese Eier ist wegen Suhaib al-Rumi. Nein. Der Sinn der Eier liegt in was? In seiner Äußerlichkeit. Also das Allgemeinheit. Das, was du, wenn du es liest, nicht in seinem, zum Beispiel, dass wir nicht vom Thema ablenken. Ich wollte diese Qaida. Astudin wa Qaidatu Imran. Also was ist die Regel des Fundaments der Religion? Weil das ist wichtig. Das ist wichtig. Sogar wenn, ich weiß nicht, ob sie die Tafel benutzen. Und ich weiß gar nicht, ob wir Kreiden hier in der Moschee haben. Sonst würde ich die Tafel hier stellen und, einen Moment, ich bin gleich da. Es ist sehr wichtig. Wenn ihr das einmal gut könnt, werdet ihr bis in keine Probleme. Weil es handelt sich um was? Entweder du bist Muslim oder du bist keiner. Es gibt jetzt keinen Sinn, dass ich jetzt über Ahl-Sunnah wal-Jama'ah rede. Ich kann euch so schöne Sachen erzählen. Die Eigenschaften von Ahl-Sunnah. Eine der Eigenschaften, sie wird irgendwann einmal hinten erwähnt als 30. Eigenschaft. Es gibt hier über 50 Eigenschaften. 60. 69 sind hier. 73 Eigenschaften werden hier erwähnt von den Trägern der richtigen Akida. Kennst du die Durus auf Bosnisch? Ja, verstanden, was du sagst. Ja, du hast verstanden, aber ich habe einmal Vorträge gehalten auf Bosnisch vor 2-3 Jahren und du warst dabei. Ich habe 2-3 Vorträge gemacht darüber. Al-Muhim, das ist gar nicht so wichtig. Im 7. Bezirk, genau. Genau. Und das sind schöne Sachen, aber das ist wichtiger. Diese Risala von Muhammad ibn Abdul Wahhab, sie heißt Wajibatu Mutahattimat ala kulli Muslimin wa Muslimatin ma'rifatuha. Nein, das ist so dünn. Das ist so klein. Das bedeutet, also Wajibat Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli Muslimin wa Muslimat. Die größte Pflicht, dass man lernen muss für jeden Muslim und für jede Muslima. So heißt dieses Buch. Als erste Sache erwähnt er Asluddin. Al-Muhim, heiren inshallah. Auf jeden Fall. Qawaid. Wir kommen wieder zurück zur Regel. Deswegen hat die Ulema diese Regel gestellt. Welche? In Tafsir. Wenn du eine Aya liest, dass dir ja nicht also in die, auf die Gedanken, dass du ja nicht auf die Gedanken kommst, dass diese Ayah, du sagst, ich weiß, warum diese Ayah abgesandt wurde, das gilt nicht für mich, das gilt für die. Nein, nein, das gilt für alle. Weil wenn du das sagen würdest, das Gebet wurde den Sahaban abgesandt, nicht uns. Alles, Zakat, alles, Dschihad, nichts wurde uns abgesandt, sondern alles wurde aus einem Grund abgesandt, also ist die Scharia zerstört. Es gibt keine Scharia. Das machen die Euro-Muslime. Das machen die Euro-Muslime. Genau das. Die sagen, dass man Juden und Christen befreundet. Das ist nur früher, weil die Leute... Natürlich, ja, ja, Jahl, Jahl, Jahl. Die wollen die Scharia zerstören. Ja. Allah Ta'ala sagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion komplett gemacht. Wa atmamtum alaykum ni'amati und die Ni'ama. Wie sagt man Ni'ama? Die Wohltat, ja. Gnade gegenüber. Die Gnade, die ich euch gegeben habe, habe ich heute komplett gemacht. وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا. Und zufrieden bin ich, dass Islam eure Religion ist. Nur Islam. Alas. Subhanallah. Wenn diese Ayah nur für die Zeit damals war, dann gibt es keinen Sinn. Subhanallah. Aber das ist für Unendlichkeit. Also bis zum letzten Tag. Wenn die Welt, also wenn Allah Tabarak Tala alles zerstört. Taib. Diese Qaida. Eine Qaida in Aqidah ist diese. Qaida, welche? Asludin wa Qaidatuhu. Also der Fundament der Religion und ihre Regel. Was ist diese Regel? Wie funktioniert diese Regel? Imran, zwei Sachen. Eins, zwei. Eins, Nukta, also Punkt. Was ist die? Al-Amr bi ibadati Allahi wahdahu, la sharika lah, wa tahridu ala dhalik. Wa tahridu ala dhalik. Wa mu'alatu fihi. وبراءة وموالاة فيه وتكفير من تركه يعني الأمر بإبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك وموالاة فيه في أي شيء التوحيد وإبادة لله تبارك الله وحده وتكفير من تركه also die erste Sache also أصل الدين sind zwei Sachen Wenn ich dir erklären werde, dann wird jeder von euch sagen, das ist ja die Bedeutung von La ilaha illallah. Ja? Aber wir machen das so. Die erste Sache ist Befehl. Oder die Sache, dass man Allah tabaraka wa ta'ala einzig, nur ihm tabaraka wa ta'ala, Ibadah macht. Ja? Dass man nur Allah tabaraka wa ta'ala den einen anbetet und ihm keinen Schirk macht. Und das ständige Aufrufen dazu, zu den Leuten, ja Menschen, was war die Eigenschaft von den Rusul? Die Aufgabe von allen Propheten. U'budullaha ma lakum min ilahin gairu. Betet Allah an, ihr habt keinen anderen Gott außer ihn. Das ist auch deine Aufgabe. Also das ist die erste Sache. Die zweite Sache, wa mu'alatu fihi. Und aufbauen der Liebe und der Freundschaft auf dieser Regel. Und welche ist das? Ibadatullahi wahde. Der nur Allah anbetet und ihm keinen Schirk macht, der kann mein Freund sein, mein Bruder, und den kann ich lieben. Ja? Auf diesem Sinn, auf dieser Sache baue ich meine Liebe auf. Ich baue nicht meine Liebe auf Reisepass oder Staatsbürgerschaft oder Hautfarbe oder irgendeinen anderen Blödsinn oder Wir bauen unsere Liebe und unsere Freundschaft und unsere Brüderlichkeit auf. Nur welche Sache? At-Tawhid. Ibadatullahi wahde. Die Ibadah. Gottesdienst. Wie haben wir das gesagt? Ja. Also genau ist das nicht, ja? Ist nicht so genau. Ibadah ist eigentlich all das, was Allah tabaraka ta'ala liebt, von Taten, äußerlichen Taten mit dem Körper, mit den Wörtern oder mit einem Glauben. Dasselbe wie Iman. Alles, was Allah tabaraka ta'ala liebt. Wenn es zu Allah ist, dann ist es Ibadah. Wenn es zu jemand anderen ist außer Allah, dann ist es Schirk. Aber wir werden den Unterschied machen, wann es Schirk ist, wann die Taten Schirk sind und wann sie nicht Schirk sind. Taib. Die dritte Sache, وَتَكْفِيرُ مَنْ تَرَكَ. Und für Ungläubige erklären, Takfir geben. Takfir geben bedeutet, zu Ungläubigen erklären. Du sagst, du bist Kafir. Also du bist kein Muslim. Entweder man ist Kafir oder man ist Muslim. Und jeden zu Kafir erklären, der es verlässt. der was verlässt? Tauhid. Die Ibadah zu Allah, der Barakatala, einzig, alleine. Wer es verlässt, kein Muslim. Es gibt keine Philosophie. Wer Tauhid verlässt, wer Schirk macht, ist kein Muslim. Wer jemand anderen anbetet als Allah, der Barakatala, ist kein Muslim. Es gibt nichts Leichteres. Also, wenn man Koran liest und lernt und versteht, das Erste, was man verstehen wird, dass die Leute, die jemand anderen anbeten, sind keine Gläubigen, keine Muslime, die sind Kuffar. Das Erste, was man im Koran lernen kann, ist, dass wenn du nur Allah anbetest, der Baraka wa Ta'ala, und ihm keinen Schirk machst, dann kannst du ein Muslim sein. Alle anderen, die ihre Ibadah mit Schirk, also gemischt haben, keine Muslime. Das ist ganz einfach, wallahi. Ja? So viele Eier, von Anfang bis Ende. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fünfmal am Tag müssen wir diese Sura, nicht also fünfmal am Tag, also Fajr zweimal. Das muss man rechnen. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Die Menschen verstehen das nicht. Was bedeutet Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu. Iyyaka bedeutet nur dich. Ja? Allah Tabarak hat nicht gesagt, na'buduke, wir beten dich an. Na'buduke bedeutet, wir beten dich an. Aber das könnte bedeuten, wir beten dich an, aber vielleicht auch jemand anderen, neben dich. Er hat gesagt, iyyake, nur dich beten wir an. Wa iyyake nasta'in, und nur von dir suchen wir also die Hilfe und die Kraft. Ja? Nur von dir, sonst von niemandem. Das ist Ibadah. Die erste Sura, von erster bis letzter Ayah ist Ibadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Du also lobst deinen Herrn. Ha? Du lobst ihn und dankst ihn. Also gleichzeitig. Ha? Nicht nur Dank, sondern du lobst ihn und dankst ihn. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dann erklärst du ihn die erste Art von Tauhid. Ar-Rububiyya. Rabbul Alamin. Der Herrscher der Geschöpfe, der Welten, der Herrscher von alles. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dann erwähnst du Asma wa Sifat. Das sind zwei Namen. Ar-Rahman und Ar-Rahim. Also Ar-Rahman, der Gnädige. Und Rahim bedeutet was? Gnädige nur für die Mu'minu'alif. Ja. Die Barmherzige eigentlich ist nicht so gut, weil Herz wird hier erwähnt. Aber woanders wird Herz? Also Herz wird nicht als einer der Allahs der Baraka wa Ta'ala Eigenschaften erwähnt, Herz. Ich weiß es nicht. Barmherziger. Du hast ihm gesagt Herz. Wo steht im Koran und in der Sunna, dass Allah der Baraka wa Ta'ala, dass er selber gesagt hat, ich habe Herz. Er hat gesagt, ich habe Hand. Hand, Auge. Ja? Al-Abam, könnte man sagen. Ja? Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Muhim, der Gnädige ist gnädiger. Und so weiter und so weiter. Deswegen, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, was? Also, Takfir Mentereke. Zu Kafir erklären jeden, der es verlassen hat. Der Tauhid und Ibadatullahi Wahde, Allah Tabarakana einzig anbeten, der das verlassen hat, ist kein Ungläubiger. Ebeden. Er kann niemals ein Muslim sein. Heute in unserer Zeit ist die Mas'ala berühmt, Al-Uzrul Bil-Jahl. Ist man mit dem Unwissen, wie sagt man das? Entschuldigt. Ist man mit dem Unwissen, mit dem Jahl entschuldigt oder nicht? Wir sagen, es gibt manche Sachen, in denen man entschuldigt ist, und es gibt manche Sachen, in denen man nicht entschuldigt ist. Diese Sache, in der ist man nicht entschuldigt. In der Sache ist man nicht entschuldigt. Wenn jemand anderen anbetet aus Allah, der Baraka wa Ta'ala, und er Jahil ist, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala yakul, haulai juhal kuffar. Das sind Juhal, die haben kein Wissen, aber die sind trotzdem Kuffar. Weil Jahil ist man in welchen Sachen? In Sachen, die man nicht verstehen konnte. In Sachen, die man nicht lernen konnte, aus irgendeinem oder anderem Grund. Sachen, die man ganz schwer suchen muss, um sie zu verstehen. Man ist nicht entschuldigt in Sachen, die also allgemein berühmt sind. Zum Beispiel das Gebet. Außer für jemanden, der Islam angenommen hat, erst, er konnte nichts über Islam. Was bedeutet annehmen? Diese zwei Erkan, diese zwei Sachen, diese Regeln, die wir jetzt erklären. So wird man zum Muslim. So wird man zum Muslim. Hm? Die zweite Sache, also das war die erste Sache, der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, Inzar, ani shirk fi ibadatillahi tabaraka wa ta'ala. Das ständige, also, wie sagt man das, Inzar? Warnen. Nicht nur die anderen, sondern dich selber. Dich fernhalten von Schirk in Ibadah. Ha? Und Taglid fi dhalik. Und, wie sagt man Taglid? Also, streng dabei sein. Nicht in dem Sinne jetzt streng sein, sondern, dass dir das eine ernste Sache ist. Eine ernste Sache. Hm? Dass du dich vom Schirk fernhältst. Weil wenn du in Schirk reinkommst, bist du aus dem Islam raus. Es gibt zum Beispiel, wenn jemand eine Kufr begeht, dann sagen wir, wer sowas macht, ist ein Kafir. Aber wenn es um eine einzelne Person handelt, Bil-Ain, eine bestimmte Person, Omer, Ibn Fulan, ein bestimmter Mann, dann können wir manchmal sagen, er ist kein Kafir, weil er diese Kufr begangen und so weiter. Es gibt eine manche Arten von Kufr, die man begeht, es muss nicht unbedingt sein, dass der, die bestimmte Person, ein Kafir ist. Aber allgemein sagen wir, wer diese Sache macht, ist Kafir. Und fertig ist die Geschichte. Aber bei Schirk ist es nicht so. Wer Schirk macht, wer Ibadah zu jemand anderem macht, als Allah, tabarak wa ta'ala, er ist Kafir, umumen wa khususen, allgemein und die bestimmte Person. Wer Ibadah zu jemand anderem schickt. Zum Beispiel, manche kommen zu mir und sagen, ja, in Ägypten gibt es also Gräber, die Leute kommen und schlachten auf diese Gräber oder beten den Toten im Grab. Al-Badawi oder Abdul Qadir al-Jilani und was weiß ich wer noch. Aber das sind Juhal, die haben kein Wissen, die sind Juhal. Ihre Äußerlichkeit zeigt, dass sie einen anderen Gott aus Allah genommen haben, von dem sie, bei dem sie Zuflucht suchen und von dem sie fragen, oh Jilani, ich habe keine Kinder. Gib mir Kinder. Oder wie andere, das sind Kuffar, das sind Mushrikun. Auch Mushrikun, die in Medina leben. Auch Mushrikun, die nach Medina Hajj machen. Er kommt ein Zettel und schreibt und sagt, oh Mohammed, ich habe keine Kinder, gib mir Kinder. Und holt das und steckt das im Grab bei Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rein. Was ist das? Weihnachtsmann? Diese Leute sind Kuffar, Wallahi, ohne Zweifel. Er hat Kinder von wem verlangt? Von Mohammed. Und Mohammed, hat Mohammed sallallahu alaihi wasallam die Kraft, dir ein Kind zu geben? Nein. Du darfst verlangen von Menschen, von lebendigen Menschen, nur das, was also nicht spezifisch für Allah ist. Nur für Allah, tabaraka wa ta'ala. Zum Beispiel, du sagst ihm, oh Kafir, hilf mir, dass ich mein Haus baue. Also in dem verständlichen Sinne. Ja. Nicht, dass du Ghaib, wie sagt man Ghaib? Das verborgene Zukunft. Auf eine verborgene Art. Zum Beispiel, dein Sheikh ist in Türkei und du machst Bild und sagst, boah, ich habe Angst, wenn ich ihn nur sehe. Ich habe Angst, dass er nicht erfährt, dort, was ich hier mache. Diese Angst ist Schirk. Diese Angst. Du hast von ihm Angst auf eine Art, auf die du nur Angst vor Allah haben darfst. Hm? Oder du fragst ihn direkt, Sheikh, ich brauche... Hilf mir, dass ich mein Haus baue. Und dann gehst du und beginnst zu arbeiten und du fühlst in deinem Inneren, dass die Arbeit ganz leicht geworden ist, weil dir der Sheikh aus Türkei seine Kraft geschickt hat, sein Nur. Manche sogar Sufis lesen Koran, oder sie sagen das, die lesen Koran in der Dunkelheit. Sie schalten Licht aus und dann lesen und sagen, ich habe Nur von meinem Sheikh und mit diesem Nur kann ich alles sehen. Lächerlich. Das ist von Shaitan. Wallahi von Shaitan. Das ist nur das Feuer von Shaitan. Also, zweiter Punkt ist Inzar, das ständige Warnen und also sich fernhalten vom Schirk. Und diese Sache ernst nehmen und also, wie sagt man das, wie hast du gesagt? Härte, strenge. Genau. Und eine Feindlichkeit. Feindseligkeit und Hass baust du nur auf dem auf. Du darfst, was bedeutet das? Die Ulema, Ulema ul-Ahnaf, die Ulema von den Mazhab al-Hanafi, rahimahumullahu ta'ala und auch andere von Schafi'in, sagen, Es ist haram, dass du mit jemandem streitest über eine Sache von dieser Dunya. Haram. Wenn du im Gericht kommst, also bei den Hanefiten ist es so, und das ist das Richtigste. Wenn du Gericht kommst, also zwei Menschen kommen in Gericht, sie haben wegen einer Sache von Dunya gestritten. Die dürfen nicht gegen einer gegen den anderen aussagen, also Zeuge sein, wenn zwischen denen eine weltliche, also Feindseligkeit gibt. Außer in Religion. Ich habe dich gesehen, dass du Alkohol getrunken hast. Ich werde dich, Wallahi, dem Qadi verpetzen. Für Allah, tabarak wa ta'ala. Diese Feindlichkeit und diese ist erlaubt. Aber dass du, weil du ihn hast, so, du bist sein Nachbar und du hast ihn wegen irgendeiner anderen Sache und kommst zu ihm. Warum? Weil Nabi sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, es gibt kein Zeugen, also dass du, wie sagt man das, Zeugenstand, Zeugenaussage von den Feinden einander. Zum Beispiel, ich streite jetzt vor dem Kadi und ich komme als Zeuge und rede gegen dich, weil ich dich hasse. Wenn dieser Hass auf einer weltlichen Basis aufgebaut ist, ist haram. Feindseligkeit gibt es nicht auf der weltlichen, also auf den weltlichen, kann man das so sagen? Ja, Dunia-Sache. Wie hast du gesagt, Habibi? Weltlicher Ebene. Diese Feindseligkeit darf es nicht geben. Zum Beispiel, du hast ihn, weil er, du darfst ihn hassen für Allah, der Barak wa ta'ala. Und dein Hass, also in dem Sinne, wenn es sich um einen Moslem handelt, dann hast du ihn nicht aslen, also, sondern du hast seine Taten, die er gemacht hat, zum Beispiel. Aber wenn es sich um einen Kafir handelt, dann ist die Feindseligkeit zwischen dich und zwischen ihm in Religion. Was haben wir gesagt? وَمُعَدَاتُ فِيهِ. Meine Feindseligkeit baue ich auf welche Sache auf? Schirk. Schirk. Ich bete jemand anderen an. Er kann nicht mein Bruder sein. Ich kann ihn nicht lieben und wir können nicht Freunde sein. Warum? Weil Allah tabaraka wa ta'ala sagt, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Die Gläubigen nehmen Ungläubige nicht als Freunde und als Helfer und als Geliebte. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. Und wer sowas macht, hat mit Allah nichts zu tun. Du kannst ihn lieben in einer anderen Sache. Blut, Mutter, Bruder, Vater. Du liebst ihn, aber diese Liebe unterscheidet sich von der anderen Liebe, die Liebe für Allah, der Baraka wa ta'ala. Weil ihr wisst, Liebe unterscheidet sich. Es gibt Liebe zu deiner Mutter. Die ist auf einer bestimmten Art und Weise. Die sieht man nicht. Das sind diese Sachen, die man nicht sehen kann. Liebe zu deiner Frau. Ist es dieselbe Liebe wie zu deiner Mutter? Es ist nicht dieselbe Liebe. Die Liebe zu deiner Frau ist nicht dieselbe Liebe wie die Liebe zu Mutter, die dich geboren hat. Die Liebe zu deinem Kind ist etwas ganz anderes. Ist nicht wie die Liebe zu deiner Frau und auch nicht die Liebe zu deiner Mutter. Außer bei diesen psychisch Kranken. Es gibt keinen Unterschied bei ihm zwischen Liebe zu seiner Frau und Liebe zu seinen Kindern. Das ist dasselbe. Derselbe Sinn. Deswegen werden solche Leute was? Im Islam geschlachtet. Und nicht nur, Wallahi, ein Bruder. Ja, nicht ein Bruder, sag für Allah, ist kein Bruder. Aber ein Freund von mir aus der Jahiliyyah. Man hat ihn vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen. Und er ruft mich ab und zu an und sagt, hey, wie geht's, mein alter Freund? Und wir treffen uns so, aber er ist schon ziemlich kaputt. Er wollte nie auf meine, also Nasiha, wie sagt man Nasiha? Ratschläge wollte er nicht hören. Und Allah, tabarak wa ta'ala, hat ihn, subhanallah. Al-Muhim, er sagt, ich wundere mich. Im Gefängnis haben es am besten diese Kinderschänder. Du darfst nicht, wenn du ihn einmal schlägst, du bist fertig. Wobei, Entschuldigung, ein Junge hat 100-mal seine eigene Schwester vergewaltigt, hat 3 Jahre Strafe bekommen. 100-mal, seit sie 14 und jetzt ist sie 17. Das ist das Gesetz von Shaitan und nicht von Allah, der Baraka wa ta'ala. Wallahi, wenn wir das Gesetz von Allah genau studieren, sehen wir, es gibt keine Zulm. Wie sagt man Zulm? Ungerechtigkeit, Wallahi, in keinem Sinne. Nur Gerechtigkeit, Subhanallah. Allahu Akbar. Mal'unin, Einema sukifu uhizu wa kutilu taqtila. Okay, diese Ayah ist nicht wegen diesen Leuten, sondern das ist allgemein für die Munafikin und für die Kuffar. Verflucht seien sie. Überall, wo ihr sie fangt, solltet ihr sie festnehmen und töten. Al-Muhim. Wa kutilu taqtila. Das bedeutet, nicht nur töten, sondern richtig töten. Schlachten. Allah mustan. Aber das geht nicht, das gilt ja auch nicht für alle Kuffar, ja, sondern für die Muharibin, die den Islam bekämpfen. Also offen. Für die. Also das ist jetzt ein anderes Thema, das wir nicht vom Thema abgehen. Die dritte Sache, wa takfiru man fa'ala, und zu Ungläubigen erklären, jeden, der es macht. Jeden, der was macht? Der eine andere Gottheit außer Allah genommen hat. Oder der noch eine Gottheit neben Allah genommen hat. Weil alles beides Schirk. Aber diese erste ist schlimmer als die zweite. Weil wenn jemand zum Beispiel eine Kuh anbetet oder irgendwelche, wie sagt man das, Statuen oder sowas, sein Schirk ist viel schlimmer als der Schirk von den Muschrikin in Mekka. Die haben Allah angebetet. Die haben Allah als den Gott angenommen und bezeugt, dass er der Gott ist. Aber sie haben neben ihn auch andere Götter gehabt. Aber Tawassul, das heißt nicht Aywa, naam. Aber das sagt man Wasita. Wasita, also was haben wir voriges Mal gesagt? Vermittlung, Vermittler. Du also kommst zu ihm und er zu Allah, weil er mit Allah gut ist, wie die sagen. Dieser im Kabur, Wali, er ist gut mit Allah. Und deswegen, ich bin schmutzig, dass ich direkt zu Allah spreche, ich spreche zu meinem Wali. Das ist zum Beispiel, warum hat Nabi s.a.w. gesagt, man tashabbaha bi kaumin fahuwa mislu, fahuwa minhum. Man tashabbaha bi kaumin fahuwa minhum. Wer sich mit einem Volk, wer einem Volk ähnelt, er gehört ihnen. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen, wie sagt man das, Tafsir machen. Aber es ist ganz leicht. Warum? Wenn du, interpretier natürlich, wenn du dich in dem Glauben mit anderen ähnelst, dann gehörst du ihnen komplett. Du bist Kafir. Das ist das Ähneln in Ibadah, was die Muslimin, unter Anführungszeichen, von den Nasara genommen haben. Von den Christen. Was? Dass sie einen Vermittler haben. Auch andere Sachen. Die Muslime, wie Nabi Sassan sagt, wenn die sich in ein Eidechsenloch reinrennen würden, ihr würdet es ihnen folgen. In jeder Sache. Und dann haben sie gefragt, Al-Yahud und Nasara, wa qala Nabi Sassan afaman. Die haben gefragt, die Christen und die Juden, dann hat Nabi Sassan gesagt, wer denn sonst? Wenn denn sonst? Und Wallahi, das stimmt. Die haben Geburtstag von Isa, wir wollen Geburtstag von Mohammed. Die haben zum Beispiel die Rosenkranz, wir wollen auch Rosenkranz. Die haben irgendeinen Schwachsinn, wir wollen das auch. Die haben einen Wasita, also einen Vermittler zwischen dir und zwischen Gott. Wir wollen auch. Alles, was die haben, wollen die und immer näher. Und in Wirklichkeit ähnelt man einem Menschen nicht, außer wenn man sie besser, wenn man sie sieht, also dass sie besser ist als du. Besser als selbst. Und wenn man sie respektiert und liebt. Deswegen sehen wir diese Spitzenkoteletten zum Beispiel. Oder diese Bärte oder so. Deswegen sehen wir diese Haarschnitte, diese Irokesenschnitte. Oder die Irokesenschnitte, ja? Kinder, ein Kind kommt in die Schule. In Ägypten, Koteletten so. Ich sage, dein Haarschnitt ist pfui. Er war böse auf mich. Dein Haarschnitt ist pfui. Allah muss dann. Katastrophe. Ein anderer hat Striche so gemacht. Und das sind Söhne von Muslimen? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wenn ich ihre Eltern sehe in der Schule, dass sie kommen, ich, wallahi, ich sehe keinen Unterschied zwischen ihnen und zwischen den Kuffar. Kein Unterschied. Weswegen zum Beispiel die sogenannten Konvertierten, weswegen werden sie so geschätzt auf den islamischen Schulen in Saudi-Arabien, sagen wir mal, in Mekka und Medina. Weswegen? Weil in den meisten Fällen haben sie die Religion ernst genommen, also nicht wie die Söhne von den muslimischen also Völkern. Also ich bin als Muslim geboren und ich bin, mashallah, halas, ich bin. Aber in Wirklichkeit ist er kein Muslim, er ist ein Kafir. Er hat nichts, er weiß nicht, wer sein Gott ist. Wallahi, wenn du ihn fragst, wer ist dein Gott? Deswegen ist Tawhidu al-Asma'i wa Sifat so wichtig. Es ist nicht, wir lernen nicht Tawhidu al-Asma'i wa Sifat, nur damit wir den anderen Sekten, also Asha'ariyya oder Maturidiyya, dass wir denen antworten. Die Maturidiyya sagen, Allah hat nur 14 Eigenschaften. Und die Asha'ariyya sagen, nur 7. Ja? Die Asha'ariyya, wenn du wissen willst, ob ein Asha'ari, einer sagt zu mir, ich bin, in Fiqh bin ich Hanafi und in Aqidah bin ich Asha'ari. Dann sag ihn, ist Allah gnädig? Wenn er sagt, ja natürlich, dann sagst du, du hast keine Ahnung von Asharia, weil die Asharia sagen, Allah hat diese Eigenschaft nicht. Sagst du, du Dummkopf, wer wird zu dir gnädig sein? Yomul Qiyama, wegen deinem Benehmen, la hawla wa la quwwata illa billah. Katastrophe. Also lernen wir nicht Esma'i wa Sifat, nur damit wir denen antworten, sondern wir lernen Al-Esma'i wa Sifat. Was sind Esma'i wa Sifat? Tawhidu Al-Esma'i wa Sifat. Namen. Die schönsten Namen von Allah. Ma huwa? Was ist das? Tawhidu al-Asma'i wa Sifat. Allah, tabarak wa ta'ala, einzigartigkeit oder Einzigkeit in seinen Namen und in seinen Eigenschaften. Was bedeutet das? Allah, tabarak wa ta'ala, hat seine Namen, die 99, die wir kennen. Er hat auch andere, die er bei sich gelassen hat, die wir nicht kennen. Aber Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wird ihn mit diesem Namen rufen, Yomul Qiyama. Auch mit Dua, die er selber nicht kannte zu seiner Zeit. Aber er wird sie können, wie Iznillahi Ta'ala, Yomul Qiyama. Und die Eigenschaften, Habibi. Wieso lernen wir? Wir lernen diese Sache. Dass, wenn du sagst, ja, Rahman, O Gnädiger, was löst dieses O Gnädiger? Du kennst ja deinen Gott, deinen Herrscher. Was löst das in dir auf, im Herzen? Von deinem Benehmen und von deinem Glauben. Wenn du sagst, oh Gnädiger, was löst das in dir auf? Wenn es nichts löst, dann glaubst du nicht an diesen Gnädigen, den du rufst. Aber wenn es etwas in dir bewegt, Gnädiger, also du redest mit, du sprichst, du rufst jemanden, der dir Gnade zeigen wird. Ja? Dann überlegst du dir, Allah Ta'ala gehört das beste, schönste Beispiel. Aber ich sage dir, wenn ein Kind weiß, dass du ihn nicht schlagen wirst. Verstehst du? Er weiß, mein Vater ist immer für mich da, zum Beispiel, in dem Sinne. Wenn du Allah Ta'ala rufst, Arhamur Rahimin, was hat die Ulema und Salaf gesagt? Wallahi, ich bin so froh, wenn ich es mir aussuchen könnte, ob mir am jüngsten Gericht Allah richten würde oder meine Eltern, ich würde immer Allah nehmen, Ta'ala, weil der ist der gnädigste von allen. Gnädiger zu dir als deine Mutter, und als dein Vater. Gnädiger, Tabaraka wa Ta'ala. Wenn du Allah Tabaraka wa Ta'ala rufst, O Rahman, O Gnädiger, was löst das in dir aus? Von Ahlak, von deinem Benehmen, und von deiner Aqida, von deinem Glauben. Von deinem Benehmen. Du wirst selber gnädig sein. Ja? Du wirst selber gnädig sein. Warum? Weil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, Men la yerhamin nase, men la yerham la yurham. Sagt der Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Men la yerham la yurham. Wer nicht gnädig ist zu den Menschen, Allah wird auch nicht gnädig zu ihm sein. Du rufst Allah, tabarak wa ta'ala. Was wird es in deiner Akida sein? Du bist überzeugt, und du rufst ihn und deine Seele ist, wie sagt man das? Findet ihren Frieden, also wie sagt man das? Ruhig oder du bist ruhig, weil du weißt, dass er gnädig ist. Und du hoffst, deine Hoffnung ist nicht umsonst. Ja? Oder wenn du sagst, ja, Kawi, oh du Starker, was löst das bei dir aus? Du weißt, dass Allah stark ist, dass er viel machen kann. Der Baraka wa Ta'ala. Was mit deinem Benehmen? Du passt auf, wie du dich zu Allah Ta'ala benimmst. Ja? Weil er ist stark. Oder Jabbar, der, wie sagt man, der Mächtige. Ja? Jabbar bedeutet der Mächtige. Stimmt's? Ja, Jabbar. der Mächtige, der dich zwingen kann, dass du etwas machst, wenn er will. Wenn du ihn rufst, dann rufst du ihn mit Angst. Allah ist kein Spielchen. Du rufst den Jabbar, du kennst deinen Gott. Er ist Jabbar. Mächtig und stark. Raus aus der Klasse. Allahu Akbar. Was löst es in deinem Glauben aus? Angst. Wenn du sagst, ja Ghani, o du Reicher, Allah Tabarak Allah ist reich. Wenn du ihn rufst, was löst es bei dir aus in deinem Benehmen? Egal wie viel du arbeitest, wenn Allah Tabarak wa Ta'ala dir keinen Riss gibt, Menschen arbeiten Tag und Nacht. Tag und Nacht arbeiten sie und sie haben nichts davon. Warum? Weil sie nicht zuerst von Allah verlangen. Verlang von Allah Tabarak wa Ta'ala und dann arbeite. Aber wenn du sagst, eine kommunistische Aussage, verlass dich auf dich selber und auf deine Maultier. Diese Aussage bedeutet was? Unglaube an Allah Tabarak wa Ta'ala. Verlass dich auf dich selber und verlass dich auf dein Maultier, auf deine Arbeit, auf deinen Schweiß. Verlass dich darauf. Nein, Wallah. Verlass dich auf Allah Tabarak wa Ta'ala. Und dann arbeite mit Schweiß und Blut. Mit Schweiß? Okay, mit Schweiß. Aber wenn du mit Schweiß und Blut arbeitest, dann ist das Ghanima. Dann ist das Kriegsbeute. Allahu Akbar. Taib, was haben wir als letztes gesagt? Wa takfiru man fa'ala. Und Takfir zu jedem, der es macht. Was macht, der Schirk macht? Ja? Allahu Mustan, es sind schon 47 Minuten vergangen, gell? 42 Minuten. Okay, was war die nächste Frage? Was bedeutet La ilaha illallah? Was bedeutet La ilaha illallah? Das, was ich jetzt erzählt habe, das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Nur, dass wir es gibt keinen anbetungswürdigen, außer Allah tabaraka wa ta'ala, ihn allein dienen mit was? Dienen wir ihn allein beten wir an. Ihn alleine beten wir an. Taib. La ilaha illallah. Bedeutet, das ist, was ist Tawhid? Was ist Tawhid, steht hier. Mhm. Und das, La ilaha illallah, es gibt nur einen Gott. Es gibt keinen Gott außer Allah. Hier musst du schreiben, La ilaha illallah bedeutet, es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah. Es gibt keinen, der die Ibadah verdient, außer Allah tabarak wa ta'ala. Egal, das kannst du schreiben. Tawhid bedeutet Allahs tabarak wa ta'ala Einzigkeit und Einzigartigkeit in seinen Taten, in seiner Herrschaft, in seinen Namen, Eigenschaften und seine Einzigkeit in den Taten seiner Knechte gegen ihm über, also in den Ibadat. Allah ist der einzige tabarak wa ta'ala, der diese Ibadat verdient. Wenn du sie jemand anderen schickst, dann ist das Schirk. Und der, dem du es schickst, der ist wieder wer? Dieser Tagut. Wo ist dieser Tagut? Hier ist jeder, der Allah etwas beigesellt und nicht nach Allahs Gesetzen regiert. Okay, das ist eine von den Arten von Tagut. Aber das ist ungefähr gut, inshallah ta'ala. La ilaha illallah. Am liebsten würde ich das aufschreiben. Darf ich? Bitte schön. Okay, darf ich das absetzen? Weil es ist nicht mehr so. Es ist wichtig, aber es ist. Man kann es nicht verstehen, wenn man es nicht sieht. Okay, wir machen das so. Okay, so. Alas. La ilaha illa Allah. La ist la nafi origins. Es negiert alle möglichen was? Ilah. Ilah ist Gottheit. Es gibt keine Gottheit. So geht das nicht, weil das von oben ist. Aha, okay, wir machen das so. Es gibt keine Gottheit. Es gibt keine Gottheit. Das ist Nummer eins. Das ist der erste Rücken von dem, was wir vorhin erwähnt haben. Asluddin, der Fundament der Religion. Mit dem wird man Muslim. Aber wenn man es versteht. Wenn man es nicht versteht, es gibt kein Khilaf. Wie sagt man Khilaf? Es gibt keine Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, dass wer La ilaha illallah sagt, es nicht versteht und, da, und nicht arbeitet mit dem, also mit dem, was diese Wörter also bedeuten, er ist kein Muslim. Jeder, der La ilaha illallah sagt, er weiß nicht, was das bedeutet, er ist kein Muslim geworden. Das ist Schwachsinn. Das ist die erste Sache. La ilaha. Was sagt Allah Tabarak wa Ta'ala? Es gibt keine Gottheit. Der Ilah ist der, den man anbetet. Es gibt niemanden, der angebetet werden kann. Illa Allah. Außer Allah Tabarak wa Ta'ala. Es gibt keinen. La negiert alle möglichen Arten und Weisen von Gottheiten, die Leute als Gottheiten genommen haben, außer Allah Tabarak wa Ta'ala. Es gibt keine Gottheit, die angebetet werden darf, die würdig ist, dass man ihnen Ibadah schenkt und schickt, außer Allah Tabarak wa Ta'ala. Was sagt Allah Tabarak wa Ta'ala? وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتْ بِالطَّاغُوتْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتْ Wer an den Tagut nicht glaubt, Kufr ist Verleugnung oder Negierung. Aber in dem Sinne bedeutet das etwas negieren. Sich von dem verhalten und nicht nur das, sondern es als Lüge wie sagt man das, Dalale erklären. Ihre Weg erklären. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتْ Tagut, haben wir gesagt, ist all das, was dem Allah Tabarak wa Ta'ala angebetet wird und es ist zufrieden, dass man ihn anbetet. Also Jesus ist das nicht. Weil Jesus wird angebetet, aber er ist nicht zufrieden damit. Er will das nicht. Wenn er zufrieden wäre, dann wäre er was? Tagut wie Firaun. Weil Firaun sagte, أَنَّ رَبُكُمُ الْأَعْلَى Ich bin euer größter Herrscher, euer Gott. Deswegen ist Firaun Tagut. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ Wer an Tagut nicht glaubt, wer Kufr in Tagut macht, was ist Kufr? La ilaha. Illallah. وَيُؤْمِنْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Und an Allah glaubt, illallah. Das sind diese zwei Sachen. Das ist die Ayah. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Wer an den Tagut nicht glaubt und an Allah glaubt, فَكَدِسْتَنْسَكَ بِالْأُرْوَةِ الْوُسْكَى Der hat sich an das Seil gehalten, das niemals das feste, also Seil, das sich niemals reißt, das niemals reißen wird. Ha? La ilaha illallah. Welche noch Ayah? Kennst du noch eine Ayah? Über was? Ich habe Bedeutung anders gelernt. Dasselbe, außer eine andere, aber eine andere Ayah, die dasselbe bedeutet. أن يعبد الله أن يعبد الله أن معلش بسم الله كمان أيوة شكرا أوكي أن أن يعبد الله Das ist der zweite Teil, der da. La ilaha. Also der zweite Rücken. Was ist Rücken? Die Säule. Die Säulen von La ilaha illallah, nicht die Säulen von Islam. En i'budullahe wa tanibu. Wajtanibu at-tagut. Tagut. Ha? Was haben die Propheten gesagt? Betet Allah an und haltet euch von Tagut fern. Betet Allah an und haltet euch von Tagut fern. Allah Ta'ala sagt zum Beispiel über die Herrscher, die nicht nach Allahs Gesetz richten, Yuridune en yatahakemu ila taguti, die wollen bei Tagut richten, waqad umiru en yakfuru bi, aber Allah hat ihnen befohlen, dass sie yakfuru in ihn machen, dass sie Kufr in ihn machen, dass sie nicht an ihn glauben, aber sie wollen sich bei ihm richten. Subhanallah. Was? Welche noch Aya? الذين يجتنبون الطاغوت لي أن يعبدوها die sich von Tagut fernhalten, damit sie ihm nicht Ibadah machen und an Allah tabaraka taala glauben. Welche noch Ayat? Koran ist voll mit diesen Ayat, aber die Menschen kennen es nicht. Warum sie? Weil sie La ilaha illallah nicht verstehen. Es gibt keine Gottheit außer Allah tabaraka taala. Das sind diese Bedeutungen. Das sind diese Bedeutungen von denen. Der erste Teil ist, dass du alle Gottheiten außer Allah verleugnest. Und was machst? Das, was Ibrahim gemacht hat. Was hat Ibrahim gemacht? Als er zu seinem Volk sagte, قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Ihr habt das schönste und das beste Beispiel in Ibrahim. Und in denen, die mit ihm waren, also die Gläubigen, إِذْ قَالُوا لِكَوْمِهِمْ, als sie ihrem Volk sagten, إِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ, wir sagen uns los von euch. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, und wir sagen uns los von dem, was ihr dem Allah Tabarakala anbetet. كَفَرْنَا بِكُمْ, wir haben Kufr in euch gemacht. Ihr seid für uns keine Gläubigen. Ihr seid Kuffar. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْأَدَاوَةِ, zwischen uns und euch hat Feindseligkeit begonnen. Wal Bagda, und der Hass, ebeden, und das wird immer so sein, unendlich. Hatta tu'minuna billahi wahde, bis ihr nicht nur an Allah tabaraka wa ta'ala glaubt. Bis zu diesem, also Zeitpunkt, werden wir keine, zwischen uns ist keine Freundschaft und keine, nicht weil du eine andere Farbe hast. Oder ich bin ein Nazi. Oder eine andere Partei. Die Partei sind sowieso alle. Alle Parteien werden untergehen. Es gibt nur eine Partei. Allahs Partei. Hezbollah. Ich meine nicht die Hezbollah. Das sind nicht, die heißen Hezbollah. Lat ist eine Gottheit gewesen in Mekka, die Muschikun angebetet haben. Das ist diese Hezbollah. Aber nicht Hezbollah. Und zweite Partei? Hezbollah, Allahs Partei. Nicht diese Partei, diese Muschikun-Sekte von den Schiiten. Das sind Feinde von Libanon. Die von Libanon, das sind Feinde von Ahl Sunnah wal Jamaa. Die größten Feinde von Ahl Sunnah wal Jamaa. Nur noch gibt es zweite Partei auch. Welche? Hezbollah Shaitan, das sind die. Aywa. Alle diese Sekten, diese Parteien haben mit Islam nichts zu tun. Kullu Hizbin bima ladayhi farihun. Jede Sekte, jede Partei ist froh mit dem, was sie bei sich hat. Und jeder wird mit dem, was sie hat, weggehen. Also unser Hass, unser Feindselig wird nicht nur auf diese La ilaha illallah. Was ist los? Auf dem. Was haben wir gesagt, ist Tagut? Tagut ist das, was die Leute anbeten neben Allah tabaraka wa ta'ala. Die haben eine andere Gottheit neben Allah tabaraka wa ta'ala genommen. Das ist dieser Tagut. Wir mussten was machen? Kufr in den Tagut machen. Er ist nicht würdig, angebetet zu werden. Der ihn anbetet, ist ein Gläubiger. Er selber ist ein Kafir, weil er zufrieden ist, dass man ihn anbetet. Aber die Arten von Tagut, die werden wir ein anderes Mal erwähnen, weil wir jetzt keine Zeit mehr dazu haben. Okay? Die Arten von Tagut, die fünf Arten, die berühmten Arten, die es gibt, die Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala erwähnt hat. Kennt ihr sie? Wer kennt sie? Der erste ist der Shaitan. Der zweite ist der Herrscher, der das Gesetz Allahs ändert. Und der was nicht regiert mit Allahs Gesetz. Das ist der Tyrann, der Allahs Gesetze ändert. Das ist eine Art. Der zweite ist Herrscher, der mit einem anderen Gesetz aushandelt. Der erste ist der Allahs Gesetze verändert. Und der dritte ist der Aslen, also genau, von vornherein mit irgendwas anderes richtet. Genau. Mit was wollt ihr? Wenn ich, einmal habe ich gefragt, nenn mir die Arten von Tagut. Und ein Bruder sagt, willst du Namen oder? So viele, Wallah. Also dann die vierte Art ist der Wahrsager. Aywa, man yaddai, der Wahrsager oder Sahir. Zauberer. Und der letzte ist einer, der angebetet wird und er ist zufrieden mit dieser Ibadah. Er ist zufrieden, dass man ihn anbetet. Aywa, Bruder. Ich habe eine kurze Frage, die habe ich mit einem heute auch diskutiert. Sind Traumbücher zum Beispiel, wenn man träumt, ja, man schaut dann in so einem Traumbuch nach, zum Beispiel, was bedeutet jetzt Rauch und so. Ist es gibt ein Buch von Ibn Sirin. Von Ibn Sirin. Sirin habe, ja. Aywa, von Ibn, was steht Sirin? Nein, das ist das nicht. Ist es nicht? Das ist so eine ägyptische Traumdeutung. Das hat aber nichts mit Islam zu tun. Nein, Ibn Sirin ist ein großer Gelehrter. Er hat Bücher zu Hause. Ja, Abu Sirin. Über Träume. Das weiß ich nicht. Ich kenne das Buch von Ibn Sirin. Aber es gibt viele Daif, also Überlieferungen, die Daif sind. Eine andere Sache. Es gibt Leute, es gibt gute Muslime, denen Allah tabaraka wa ta'ala es gegeben hat, es erlaubt hat, dass sie Bedeutungen von Träumen können. Das kann man nicht lernen. Aber sie können das. Wallahi. Und es, ich kenne manche solche Leute. Aber fallen diese Traumbücher unter diesen in dieser Richtung wenn sie einen Asl haben, wenn ihr also Asl, ihr Fundament oder ihre Quelle Koran und Sunna sind, dann sind es nicht. Aber wenn es irgendwas anderes sind, wenn es nicht Koran und Sunna ist, das ist so eine Art von Wahrsagerei. Genau. Wenn du siehst, dann wirst du Risiken bekommen. So. Okay, aber was ist der Beweis dafür? Was ist der Beweis dafür? Nee, es gibt keinen Beweis. Und ich habe gesagt, das ist eine Form, kann sein von Wahrsagerei. Ja, aber es kann eine Form sein davon. Zum Beispiel, ich kenne einen Sheikh Abdul Karim. Mhm. Abdul Karim, einer von Shuyukh, den wir gehabt haben in Medina. Ein guter Sheikh. Wallah, ich kann mich erinnern, als Krieg in Irak begonnen hat, hat er sich eine große Sache getraut. Wallah. Er ist gekommen und hat gesagt, das Leute ist Irak. Das ist Bagdad. Neben Bagdad gibt es eine kleine Stadt und das ist Hai. Also dieser Hai, diese Stadt heißt Fallujah. Und dieser Hai, also dieser Bezirk, hat gesagt, wie es heißt. Das sind unsere Brüder Mujahidun. Und viele von denen haben hier studiert in Medina bei uns. Und sie kämpfen jetzt gegen den Amerikaner. Allahu Akbar. Und da war, wo er das gezeigt hat, war Sheikh Abu Enes, rahimahullah ta'ala. Abu Enes aus Jordanien, der... Shami. Abu Enes al-Shami. Ja. Ich kenne Abu Enes al-Shami. Echt? Ich war in Medina? Was? Ich habe ihn studiert in Jordanien, als ich war. Er war ein Sheikh. Er war ein Sheikh. Er hat in Medina studiert Scharia. Dann ist er wieder nach Jordan gegangen, und nach Jordanien, also in Amman, in Suwayla hat er gelebt. Und er hat dort Vorträge gehalten. Und so, er war ein berühmter Sheikh. Jihadi, also Tayyar Salafi Jihadi. Mhm. Und ich kannte ihn persönlich. Er hat mir ein Bett gegeben, kann ich mich erinnern, und einen Schrank. Der hat dann nicht die Schadir gemacht, gell? Nein, hat er nicht. Er wollte die Schwestern aus dem Gefängnis Abu Ghraib befreien. Ja. Und da gab es eine Amelie, sie haben eine Rakete geworfen auf ein Haus, wo er drinnen war. Und da ist er also ums Leben gekommen. Ja. Rahimahullah ta'ala. Auf jeden Fall dieser Abdul Karim, er konnte die Träume erklären. Wenn du ihn fragst, er kann dir einen Traum erklären, Wallahi. Und das ist eine Sache, die Allah tabaraka wa ta'ala gibt, wem er will. Aber und nur den Mu'minun, nicht? Nur den Mu'minun natürlich. Und auf eine Art und Weise, die was mit Koran und Sunna zu tun hat. Die verstehst du? Wallahi. Es gibt viele Sachen bei Salaf, bei denen es sowas gibt. Zum Beispiel, ich kenne einer von den Salaf. Ich habe es vergessen, wer es war. Ist gestorben. Und ein anderer Alim hat im Traum gesehen, dass in dieser Stadt irgendwas Schlimmes passiert ist. Er ist gekommen und hat gefragt, ist der und der gestorben? Subhanallah. Weil er hat gewusst, dass in dieser Stadt dieser Mensch also Nummer eins ist. Die größte Khair, den man machen kann, ist dieser Mann. Und es gibt, ein Bruder hat ihn gefragt, eine bestimmte Sache. Er hat gesagt, wann hast du das getan? Er hat gesagt, vor ein paar Jahren. Er hat zu ihm gesagt, das bedeutet, inshallah, dass du, inshallah, dass du eine Frau findest. Weil diese Frau, dann hat er in ein paar Hadithe erwähnt, also diese Sache, die du gesehen hast, bedeutet das und das in den Traum. Zum Beispiel Yusuf a.s. konnte diese Sachen. Es gibt viele Überlieferungsketten über Yusuf. Manche sind daif und manche nimmt man an. Und es gibt auch die berühmte bei den, also als der deine König, als er gesehen hat, dass alle seine Zähne herausgefallen sind, und hat einen Scheich gefragt, hat gesagt, deine ganze Familie wird sterben. Und hat ihn getötet. Er hat einen anderen Scheich gefragt, er hat zu ihm gesagt, das bedeutet, du wirst länger leben als deine ganze Familie. Das ist dieselbe Bedeutung, aber er hat es ihm auf eine bessere Art gesagt, um sich zu retten, also. Allahumma stan. Ulema konnte das, subhanallah. Imam Shafi, als man ihn gefragt hat, ist Koran geschaffen? Also geschaffen. Die Mu'tazila, die haben gesagt, Koran ist geschaffen. Ja? Aber Koran ist nicht geschaffen. Koran ist Allahs Wort, tabaraka wa ta'ala. Imam Shafi hat gesagt, Koran, Taurat, Injil, Zabur, all das ist geschaffen. All das hier. Alle diese Finger. Verstehst du? Ja. Dass er sich aus dem Dings raus, aus dem Problem rauszieht. Ja, ja. All das ist geschaffen. Alle diese Finger sind in dem Sinne. Ach so. Damit er sich von dem, weil die Fitne ist so stark geworden, sie wollten nicht mehr mit dir diskutieren, die Mu'tazila, dass sie dir Beweise bringen und du bringst ihnen Beweise und hin und her, sondern die geben dir Schwert auf Hals und sagen, ist Koran erschaffen oder nicht? Keine Diskussion. Erschaffen, ja oder nein? Du brauchst nur falsche Antworten, fertig. Außer Imam Ahmed und Muhammad ibn Nuh. Deswegen wird Imam Ahmed als Imam Ahli Sunnah wal Jama'a überall erwähnt. Und er wird immer als ein Stern stehen, als Hüter der Sunnah. Wegen dem er im Gefängnis war, ja? Ja. Weil er der Einzige war, der das deutlich gesagt hat, dass Koran nicht. Ich hatte gehört, er hat einem Sheikh hat er Salam nicht gegeben. Ibrahim al-Nahai, das ist Ali al-Medini. Ali ibn Medini, der größte Ali in seiner Zeit. Was hat Imam Ahmed ibn gesagt? Er hat gesagt, ich musste es machen. Ich musste es. Ich konnte diese Sache nicht ertragen. Ali ibn Medini war besonders dünn und schlank. Er sagt, Wallahi, wenn man mich nur einmal schlagen würde, ich wäre sofort tot. Der Mann hat immer gefastet. Immer hat er gefastet. Er war, ihn haben diese Sachen, ihn haben nur Hadith interessiert. Frage irgendwas über Hadith, das ist ein Gebiet. Und Ibadah, das ist, was er kann. Essen, trinken, Getränke und Arten und Cocktails, das ist mein Gebiet. Wenn man mich nur einmal schlagen würde, ich wäre sofort da. Sogar Imam Ahmed hat davon Angst gehabt. Dann hat ihn ein Gefängnis hat er ihn aufgebaut. Er hat gesagt, Subhanallah, ich bin hier wegen Batil im Gefängnis, ich bin wegen Alkohol im Gefängnis. Ich bin wegen Batil und ich habe Sabur. Ich. Und du bist wegen Hack, bist du hier. Und hast du Angst? Imam, du brauchst keine Angst. Dann hat er zu ihm gesagt, eigentlich, nach dem zweiten Schlag wirst du gar nichts mehr spüren. Du wirst in Unmacht fallen, mach dir keine Sorgen. Was hat Imam Ahmed gemacht? Er hat seine Hose ganz fest gebunden. Wenn er runterfällt, dass sich seine Aura nicht, wie sagt man das, aufdeckt. Ja? Und dann hat man ihn geschlagen. Man hat ihn ganz schlimm geschlagen. Der damalige Halifa hat die, also, wie heißen die? Die schlagen. Holteknechte. Auf Arabisch gibt es einen Ausdruck. Holteknechte, du hast recht. Also auf Arabisch wird das die Schläger genannt. Die schlagen. Die heißen Allah Mustan. Al-Muhim, die haben einen bestimmten also Namen. Auf jeden Fall hat er sie geholt. Jeder darf nur zweimal schlagen. Nur zweimal, damit er die ganze Kraft ausnutzen kann. Wenn du schon mehrmals schlägst, dann wirst du immer schwächer und schwächer und schwächer. Das wollte er nicht. Sondern die haben sich aufgestellt. Reihe. Allahu alem wie viele Männer. Und Imam Ahmed war so, also gebunden, gefesselt und die Schlangen auf den Rücken. Jeder zweimal, einer kommt und schlägt. Einmal, zweimal, dann geht er weg, kommt ein anderer. Also damit er die ganze Kraft ausnutzen kann. Was sagt er? Schut derbek katta Allahu yedek. Hau fester, Allah soll dir deine Hand abschneiden. Hau fester. Die haben ihn zweimal, dreimal geschlagen. Imam Ahmed wurde in Unmacht dieser gefallen und der Halifa, ihm wurde also, er wurde traurig, weil er das gemacht hat. Weil er weiß selber nicht, wieso er das gemacht hat. Er war eigentlich kein Alim. Er war früher ein Mujahid. Er war Mujahid. Er kannte sich nicht aus mit diesem Messail. Also, er konnte nur kämpfen. Als sein Bruder gestorben ist, der ein Alim war, haben sie ihn aus dem Krieg geholt, dass er Khalifa ist. Und die Mu'tazila, die Munafikin, sind zu ihm gekommen und gesagt, du willst ihn lassen? Und dein Bruder? Die haben in ihm erweckt diese Zöne. Und dein Bruder hat sein ganzes Leben geopfert für diese Bücher, für dieses Elend, für das. Das ist seine Idee gewesen und du willst Ahmed lassen. So er hat zu Imam Ahmed sogar gesagt, Imam, sagt, Koran ist erschaffen und ich lasse dich frei. Und was hat Imam Ahmed gesagt? Bringt mir nur ein Delil. Nur ein Delil aus Koran, dass es erschaffen ist. Nur ein Beweis. Er hat sogar gesehen, Imam Ahmed macht sie alle fertig. Er hat gesehen, dass das Hak mit Imam ist. Die Wahrheit ist mit Imam Ahmed. Aber er konnte nicht, weil die um ihn herum sind. Es gibt zwei Arten. Wenn ein Tagut um den Ulema sind, die machen, was er will. Und es gibt einen Khalifa Jahil, um den Munafikun sind, die sagen, mach so, mach so, mach so. Und er kennt sich nicht aus. Ja, und er sind zwei Sachen. Deswegen kann nicht Imam sein, einer, der auf den sich Wörter von anderen Menschen auswirken können. Warum? Weil Nabi s.a.w. sagt, La yaqdi qadihi na yaqdi wa huwa ghadban. Ein Qadi, wie sagt man das? Ein Richter darf nicht richten, während er zornig ist. Wenn er wütend ist, dann kann er gegen dich also aussagen und du hast gar nichts gesagt. Sondern ein Kadi muss immer also cool sein. Also einen klaren Kopf haben. Die Ulema haben Qiyas, also mit der Analogie, gesagt, er darf auch nicht richten, wenn er hungrig ist. Also zu hungrig. Er packt es nicht. Ich sage, ja, du hast das Recht. Komm. Oder die dich ist, ja. Ja? Oder die dich ist, war gezeigt. Allah muss dann. Halas, wir sind schon vom Thema total, also abgewichen. Sag mal abgewichen, ne? Abgewichen. Abgewichen sind wir vom Thema. Mein Deutsch wird besser werden, leider. يا جموع الحق ثوري الوغى بركانا